So, eins der wichtigsten Sachen ist der Umgang mit Wut, der praktische Umgang mit Wut. Das ist quasi immer das Thema, früher oder später. Im Heilungsprozess kommt irgendwann der Punkt, wo jemand an die Wut kommt, die aufgestaut wurde seit der Kindheit. Und die Frage ist dann immer, ja, wie gehe ich damit um praktisch? Und da ist ja auch interessant, dass man sowas nirgendwo lernt. Ja? So wirklich wichtige Sachen, die lernt man nicht, natürlich auch nicht in der Schule. So, wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit meinem eigenen Hass um, wenn der hochkommt? Und wir müssen an diese Wut dran, an diesen Hass, weil das die erste, sozusagen die tiefste Verzerrung der Lebensenergie ist. Wenn wir da nicht drankommen, kann das Leben nicht sich frei entfalten. Und der Punkt ist, es geht darum, diese Wut und diesen Hass in einer nicht zerstörerischen Art und Weise zu kanalisieren. Und ganz praktisch heißt das, nicht zerstörerisch bezieht sich natürlich auf unsere Beziehungen, die wollen wir ja fördern. Wir wollen ja, dass sich die Beziehungen und die Verbindungen entfalten und entwickeln. Und es macht also keinen Sinn, dort auf zerstörerische Art und Weise das auszuagieren. Andererseits, wenn wir von außen tatsächlich angegriffen werden, dann muss das zur Verfügung stehen, damit wir uns wehren können. Da geht es also nicht darum, sozusagen die Verbindung zu fördern, sondern da geht es darum, radikal sich abzugrenzen und zu schützen. Das sind also zwei unterschiedliche Ebenen. Und die meisten haben ja damit zu kämpfen, was sie machen sollen, wenn das in der Beziehung zum Vorschein kommt. Das ist ja der Kernpunkt, wie das auch entstanden ist. Als Kind ist diese Wut entstanden und konnte nicht gelebt und nicht ausgedrückt werden. Deswegen muss sie ja unterdrückt werden, weil das Umfeld damit nicht umgehen konnte. Und jetzt bei nahen Beziehungen, je näher man sich kommt, wenn eine wirkliche Begegnung stattfindet, kommt diese Wut, die kommt zwangsläufig, die muss kommen. Alles, was nicht gelöst ist, kommt, wenn man sich annähert. So, und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können das unterdrücken, so wie früher. Das heißt, ich tue so, als wäre das gar nicht da, dass ich verspanne bestimmte Stellen im Körper. Das kann zum Beispiel sein der Solarplexus, es kann sein die Schultern. Ja, und dann spüre ich das innerlich nicht mehr. Und dann wird das zu Depressionen, das kann zu Ängsten, Panik führen und zu einer möglichen Folgeerscheinung. Das ist also das für sich selber das Zerstörerischste, das, was eben früher als Kind vielleicht notwendig war, aber was heute als Erwachsener absolut nicht mehr der Weg ist. Also so geht es nicht weiter, das geht an der Stelle so nicht weiter. Also das ist auf jeden Fall nicht der Weg. Ja, da bin ich weg. Sozusagen, ich verliere dadurch tatsächlich die Verbindung zu meinem Gegenüber, zum Beispiel zu einem Partner, weil ich mich da wegdrücke. Also ich bin dann raus. Und damit verliere ich die Verbindung. Andere Variante ist, es auszuagieren und den anderen zu verletzen. Das heißt, rumschreien, was kaputt machen, was auch immer. Dann agiere ich das blind aus. Ist aus Sicht des eigenen Organismus erstmal gesünder. Es ist sozusagen ein Schritt weiter in Richtung Heilung. Allerdings zerstöre ich dann mein Gegenüber. So, das heißt, dann ist der andere weg. Dann habe ich wieder keine Verbindung. Also das ist ja nicht verbindungs- und beziehungsfördernd. Das geht also so auch nicht. Dann dritte Variante, die Spirituellen. Was machen die? Die versuchen, damit zu sein und das in sich zu transformieren. Das ist eine lustige Geschichte, weil das geht natürlich ab einem bestimmten Grad geht das. Ab einem bestimmten Grad von Integration kann man so arbeiten. Allerdings ist das ja wieder ohne Verbindung. Ja, das heißt, wenn ich in einer Partnerschaft lebe und jeder zieht sich dann zurück in sein Zimmer und meditiert dann und löst das mit sich auf, ja, da brauche ich auch keine Beziehung. Da kann ich mich auch trennen und dann alles in mir zirkulieren lassen und in Samadhi gehen und das war's dann. Aber wenn ich das noch erleben möchte, das mit dem Verbundensein mit Menschen, dann geht das ja so auch nicht. Und es ist ein qualvoller Prozess. Also ganz im Ernst, wenn frühkindliche Aktivierung, wenn ich an diese Wut rankomme und das versuche, in mir alleine zu halten, damit zu sein, das zu fühlen und das so zu transformieren, also das ist unendlich qualvoll. Es ist gegen die Natur unseres Nervensystems, weil wir sind nicht gebaut für sowas. Ja, das dauert und dauert, das dauert lange, das dauert Stunden, das kann Tage, Wochen, Monate dauern, wenn man das tatsächlich so macht. Und es wird eben in der Szene so angeleitet. Und da, wie gesagt, da ist auch die Verbindung wird da verleugnet. Es ist alles viel einfacher. Wenn ich in einer Beziehung an diese Wut rankomme, ist das erstmal ein Zeichen, dass die Heilung begonnen hat. Das ist also immer ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen, weil dann die eigentliche Lebensenergie wieder beginnt, durch das System zu rauschen. So, jetzt gibt es eben kann es sein, dass das so massiv ist und so explosiv, dass ich nicht in der Lage bin, damit irgendwas Sinnvolles zu machen. Was passiert dann? Was man da zu machen hat, ist, man geht aus der Situation raus, geht in ein Zimmer, in den Keller, was auch immer, und kanalisiert das erstmal in eine nicht zerstörerische Art und Weise. Das heißt, man haut auf ein Kissen, schreit rum und wird richtig wahnsinnig. Man dreht völlig durch, brüllt rum wie ein Wahnsinniger, schlägt auf ein Kissen. Aber das Ganze muss immer bewusst sein, so dass ich immer weiß, was ich tue und als Erwachsener immer da bleibe, aber eben nichts zerstöre. Also weder was kaputt machen, noch auf mich selber hauen, sondern ich haue auf ein Kissen, das irgendwo auf dem Sofa liegt. Also ich lege das Kissen auch nicht auf meinen Schoß, weil dann haue ich wieder auf mich drauf, sondern das muss nach draußen, aber irgendwo hin, wo es eben keinen Schaden anrichtet. So, und das kann man so lange machen, bis Traurigkeit kommt oder bis man eine Erleichterung spürt. Ja, und dann kann man wieder zurückgehen. Dass das erstmal nicht auf den Partner abgeladen wird, weil da gehört sowieso nicht hin, es gehört zu den Eltern. So, das ist erstmal, um das zu entschärfen. Wenn es zu explosiv kommt, raus aus der Situation, woanders hin kanalisieren oder in den Wald gehen und rennen und Sport machen. Besser ist aber, das sozusagen über die Stimme und über Körperaktivität zum Ausdruck zu bringen. Also schreien, treten, boxen, gegen Sandsack und so weiter. Also ich denke, das Prinzip ist klar. Wenn man das macht, dann wird sozusagen von dieser Ladung, von diesem hohen Druck, wird nach und nach was abgebaut. Das heißt, wenn das wieder aktiviert wird, wird es nicht mehr so explosiv sein. Es kann sein, dass man immer noch mal raus muss und das immer noch sozusagen woanders hin kanalisieren muss. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich so viel Kontrolle dabei, also wo ich die Kontrolle über mich nicht mehr verliere. Und dann geht es darum, das Anfangen mitzuteilen. Das heißt, statt auf den anderen loszuschießen mit Du und Vorwürfen und Angriffen und mit dir ist was falsch und etc., etc., etc., also in quasi diese Wut und diesen Hass, statt den als Pfeil zu nutzen, um auf den anderen zu schießen, geht es darum, sich mit dieser Wut mitzuteilen. Und zwar ganz neutral. Ganz neutral, einfach eine sachliche Mitteilung. Ich bin wütend. Das, was du gesagt hast, tut mir weh. Ich hasse dich im Moment. So. Ich bin stinksauer auf dich. Und es geht darum, das ohne Ladung zu sagen. Also man kann auch sozusagen, wenn man das sagt, kann man sozusagen energetisch darunter trotzdem noch angreifen und attackieren. Ja, oder auch indem man die Stimme auf eine Art einfärbt. Aber wenn man das ganz von sich aus sagt, ich bin jetzt stinkwütend, das richtet keinen Schaden an. Da kommt nichts Negatives an beim Partner. Und dann kann der andere sich mitteilen, was das mit ihm macht und auch wiederum von sich nur. Also statt ein Gegeneinander, statt aufeinander zu schießen, beginnen wir uns von uns aus mitzuteilen. Es geht um einen Ausdruck von uns aus. Und dann wirst du feststellen, dass diese Mitteilung, wenn die wirklich gehört wird auf der anderen Seite, dass die sofort entschärft ist. Das heißt, das Mitteilen des Zustandes löst das sofort auf, wenn es gehört wird. Und es ist kein tagelanges, qualvolles Meditieren notwendig. Das ist Quatsch. Das geht viel einfacher. Weil das ist ja das, was der Organismus eigentlich wollte als Kind. Es wollte mitgeteilt werden, aber das Umfeld konnte es nicht hören. Und wenn es heute als Erwachsener passiert, kommt es sofort zu einer Erleichterung im System. Das ist sofort raus aus dem System. Und dann kommt auf beiden Seiten was zur Ruhe. Also von einem Krieg zwischen den Paaren zu einer Mitteilung der Zustände. Und dann kommt es zur Ruhe. Das ist der ganze Trick. Und es geht darum, sich wirklich mitzuteilen, von sich aus. Und dann steht das, wenn das da sein darf, wenn ich also das von mir aus mitteilen kann, wenn ich mit dieser Wut und diesem Hass angenommen bin, dann hat das in uns wieder Raum. Also es geht, wie gesagt, nicht darum, etwas zu zerstören. Diese Energie ist ja nicht dazu da, etwas zu zerstören, sondern uns zu schützen. Es geht also darum, mich damit zum Ausdruck zu bringen, nicht das gegen etwas zu richten, um es zu zerstören. Natürlich, wenn das wieder freigelegt ist und ich das zur Verfügung habe, wie eine Armbewegung, also wenn sozusagen, wenn ich das immer wieder mache, ja, das Schreien und Toben, wenn ich das so lange mache, bis keine Scham und kein Schuldgefühl mehr kommt, das löst sich dann irgendwann auf, relativ schnell, dann habe ich das zur Verfügung wie eine Armbewegung, das ist wie so ein Begleiter, der dauernd neben mir herläuft. Und wenn dann wirklich mal was von außen kommt, ein wirklicher Angriff von jemandem, ja, wo es mir nicht darum geht, die Beziehung zu verbessern, dann kann ich mich zur Wehr setzen. Und zwar so, dass es kracht. Ja, das heißt, das kommt dann bei dem anderen an. Und allein das Potenzial in seiner Aura zu haben dafür, reicht meistens schon, dass solche Übergriffe oder solche Grenzüberschreitungen dann erst gar nicht mehr stattfinden. Und wenn es stattfindet, dann bekommt der andere eine Information, dass er auf eine Art und Weise, dass er sich eben überlegt und von sich aus dann vielleicht aufwacht und sich gut überlegt, ob er das nochmal macht. Dafür ist es eben auch wichtig, dass das dann da ist, weil wenn ich das nicht in meinem System habe, das ist dann wie so eine Einladung an das Umfeld, dauernd meine Grenzen zu überschreiten. Das ist wie so ein Sog. Und in einer Beziehung ist das ehrliche Mitteilen, dass man jetzt Wut auf den anderen hat oder dass man den anderen sogar hasst, wenn ich das ehrlich mitteilen kann, dann ist das eine ganz hohe Form von Liebe. Das ist ganz viel Nähe, weil da trennt sich nichts. Das ist keine Trennung. Wenn ich jemandem sagen kann, ich hasse dich, das ist eine Form von Liebe, das ist ein ganz hohes Maß an Nähe. Das ist ganz, ganz, ganz, ganz wertvoll. Und da entsteht überhaupt kein Schaden, im Gegenteil, da heilt was. Das ist wirklich Heilung, wenn das zwischen den Menschen so mitgeteilt werden kann, ohne Ladung, ist das Heilung. Und dann verändert sich die Energie sofort, sofort. Meistens kommen dann Tränen und dann kommt die Freude. So, ich hoffe, das ist jetzt eine konkrete praktische Anleitung zum Umgang mit der ursprünglichen verzerrten Energie. Und die Einladung ist es wirklich zu machen. Wenn du es machst, so wie beschrieben, wirst du eine Transformation erleben. Das ist quasi, muss quasi passieren, weil dann etwas ins Fließen kommt, was festgehalten wurde.